Laut Palacios wird es demjenigen, der die grundlegende rassische Frage verstanden hat und diese Kenntnis zur Auslegung der vergangenen und gegenwärtigen Geschichte der Menschen anwendet, leichter fallen, festzustellen, wo die Gefahr liegt und wird sie vermeiden können, indem er nur nach dem Namen und der rassischen Herkunft dieses oder jenes Förderers von Doktrinen und sozialen, wirtschaftlichen, politischen oder philosophischen Theorien fragt. Ist der Verfasser derselben ein Jude, werden für die Nichtjuden nur Schäden zu erwarten sein, denn alle jene Doktrinen oder Theorien werden niemals auf das jüdische Volk angewandt und sind nur für den Gebrauch ihrer Feinde bestimmt. Wie viel Schaden hätten wir uns in Chile ersparen können, hätte man nur auf Palacios gehört. Doch in Chile von Palacios zu reden ist unangebracht. Das bloße Erwähnen seines Namens ruft auf dem Munde des Zuhörers ein heuchlerisches Lächeln der Mestizen- oder Mulattenüberheblichkeit hervor und sie werden sagen, er war ein guter Mann, ein Patriot, dem es an moderner wissenschaftlicher Bildung, an der nötigen Unterrichtung über die Wissenschaft der Rassen, der Ethnologie und der Anthropologie mangelte. Er war ein Dilettant, der das chilenische Volk und den Roto liebte, weswegen er allen jenen Unsinn über die Westgoten und die Araukaner erfand, um das Volk zu loben und ihm den Glauben an sich selbst zu geben. Ein Patriot für wahr, und darum hat man ihm ein Denkmal errichtet, das niemand kennt, denn niemand weiß, wer Palacios war, denn sein Buch ist außerdem sehr langweilig und schlecht geschrieben. Und so weiter. So ist es. Palacios liest man nicht. Und er wird auch nicht gelesen werden, denn seine Zeit ist bereits vorbei, weil keine Zeit mehr vorhanden ist. Der rassische Zyklus des Chilenen ist dabei, sich zu schließen. Wen könnte es schon interessieren, dass wir von Westgoten abstammen, dass man das Mestizentum noch rückgängig machen könnte, die Entropie zerstörend mittels eugenischer Praktiken uns vor der Asiatisierung zu retten? Der mächtige Strom der zeitgenössischen Geschichte, die der Prinz der Finsternisse kontrolliert, führt in die entgegengesetzte Richtung. Und Chile ist ein kleines Konglomerat am Ende der Welt. Nur die Kraft der Riesen, die aus den Felsen der Anden treten, könnten hier helfen. Und vielleicht wäre es uns noch möglich zu siegen. In dem Maße, wie der Krieg mit dem Indianer an Stärke abnahm, sich an der sogenannten Front nach Arauco zu räumlich begrenzte, als die wichtigsten Städte in der Mitte keine großen Gefahren mehr boten, begannen Elemente einzutreffen, die, laut Palacios, zum araukanisch-gotischen im Gegensatz standen. Es waren die Lateiner und die iberischen Ureinwohner. Für Palacios war einzig der Germane oder der Sachse ein guter Beitrag zur chilenischen Rasse, sofern man eine rationelle und wissenschaftliche Politik angewandt und die Einwanderer dort angesiedelt hätte, wo sich Ländereien in Händen von Chilenen befanden, somit die Vermischung begünstigend und rassische Enklaven vermeidend. Er war ein Befürworter der Vermischung, ein Förderer eines günstigen Mestizentums. Zum Glück hat der Deutsche, der in den Süden gekommen war und die Front von Arauco erweiterte, Frauen geheiratet, die er aus Deutschland mitgebracht hatte, mit nur wenigen Ausnahmen. Dank dieses Verhaltens hat der Einwanderer seine schöpferische Energie durch mehr als ein Jahrhundert erhalten können, bis der tödliche Einfluss der Landschaft dieser Zonen am Ende der Welt diese auch vernichtete. Mit der Ankunft der Lateiner wird sich der ganze Mechanismus des sich bildenden Staates westgotischen und portalianischen Geistes auflösen. Das Beispiel, das Palacios am besten beschrieben hat, war die Demagogie von Arturo Alessandri Palma, der dem Geist dieses Staates den Todesstoß versetzte. Es ist auch kein Zufall, dass er bei seinen politisch-feministischen Kampagnen die lebhafte Unterstützung des neuen Frauenclubs erhielt, der in jener Zeit gegründet worden war und der für die Rechte der Frauen kämpfte. Vorsitzende war eine Frau namens Delia Matte. Der Sieg des Matriarchats und die Zersetzung in Chile begann sichtbar zu werden. Die Herrschaft der Mutter charakterisiert sich in der Welt durch die Einführung von demokratischen Regimen, durch allgemeine Wahlen, auch der Behinderten, denn für eine Mutter sind alle Kinder gleich, wobei sie das schwächste und kranke Kind bevorzugt. In den Demokratien erscheinen die Staatspräsidenten in der Öffentlichkeit immer in Begleitung ihrer Frauen, weil diese es im Allgemeinen sind, die ihre Männer führen. Auf der anderen Seite der Anden hatten wir den Fall von Evita Perón. Das Matriarchat charakterisierte sich im 19. Jahrhundert durch den sogenannten Gerechtigkeitsgeist, den man den Kolonialländern empfahl, und im 20. Jahrhundert durch den Irrsinn der Wohltätigkeit und der Menschenrechte, das Mitleid mit den Kriminellen und durch die Abschaffung der Todesstrafe. Dies alles hat sich im Evangelismus der katholischen und protestantischen Kirchen und in den Freimaurerlogen mit ihren Parolen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zentralisiert. Die Herrschaft der Mutter ist die Gleichmachung schlechthin, die sich der Seite des schwarzen Schafes zuneigt, sich mit Vorliebe den geistig Zurückgebliebenen, dem Schwachsinnigen zuwendend. In den patriarchalischen Gesellschaften ist es der am höchsten ausgezeichnete Krieger, der Unterstützung für seinen Erfolg erhält, weil, wie Nietzsche sagte, die höheren Arten gegenüber einer feindlichen Welt und einer schädigenden Masse die Schwächeren sind. Der am besten Ausgerüstete muss die höchste der Möglichkeiten erreichen. Die patriarchale Organisation ist hierarchisch, ungleichartig, aristokratisch, unbarmherzig. Die Mutter trägt dazu bei, den Helden zu formen. Der Gote Ercilia lässt Fresia ihren Sohn zu Füßen von Kaupolikan, des besiegten und gefangenen araukanischen Zinche, werfen, weil sie die entehrende Folter des großen Tokwi nicht annehmen kann. Das Phänomen der nationalen Niederlage erfüllt sich im Verlauf der Geschichte. Hermann Kaiserling sah dies, als er den Kult alles Hässlichen beim Chilenen entdeckte, den Faismo, das Hässliche als Nationalstil, die Hervorhebung des Niederen, des Unförmigen und des Alkoholismus. Der Mann muss gut im Trinken sein und sich schlampig kleiden, schlecht verputzt sein. Man hasst hier das Schöne, das Vornehme. Der vom heimatlichen Spanien ererbte Neid fiel auf fruchtbaren Boden, als der Niedergang einsetzte und das rassisch-gotische Element verschwand, verdrängt von dem Faktor der iberischen Eingeborenen und der farbigen Einheimischen. Es ist also nicht schwierig zu begreifen, dass ein Buch wie »Chilenische Rasse« und ein Verfasser wie Palacios vollkommen übersehen und im Geheimen gehasst werden, dass Opfer einer Kampagne der Verschweigung und des Verlustes des Ansehens sind, die von denjenigen Kräften geschürt werden, die den Prozess der rassischen Auflösung auf dem Planeten Erde kontrollieren. Palacios bedeutete eine viel zu ernste Gefahr. Sein Buch wurde als unwissenschaftlich, gesichtslos und der chilenischen und spanischen Wirklichkeit entgegengesetzt dargestellt. Wir sagten schon, die Hypothesen der Arbeit Palacios passen denjenigen nicht, deren Aufgabe es ist, uns in den Abgrund zu stürzen. Mit dem Matriarchat setzen sich in Chile der Wucher, das internationale Bankwesen und der Handel durch. Ein patriarchal geführtes Land ist industriell, landwirtschaftlich, ein Land der Jäger, Fischer und Krieger. Chile hätte das sein müssen, um der Fähigkeit seiner besten Leute wegen. Der Konsum, der jüdische Monetarismus, der ungebundene Handel, wo alles gekauft und verkauft wird, haben die internationale Industrie und die Landwirtschaft zerstört. Wir werden noch darauf zurückkommen.